Ihr habt es schon gehört, mein Name ist Emily Oedehn, um genau zu sein. Das ist Marcel Faust. Wir kommen vom Institut für Syndikalismusforschung. Das ist eine Einrichtung, die wir selbst organisiert leiten, noch mit anderen gemeinsam, in der wir eben zur Geschichte des Syndikalismus forschen, sowie auch versuchen, die Bewegung heute eben auf theoretischer Ebene zu begleiten. Heute referieren wir über Rudolf Rocker, über seine Biografie und auch über sein Werk. Wir haben dem Vortrag den Titel gegeben, Kultur spottet dem Diktat, weil wir finden, dass dieses Zitat sehr gut das Denken von Rocker auf den Kern bringt. Inwiefern genau, das werdet ihr im Laufe des Abends dann noch erfahren. Kurz noch ein paar organisatorische Sachen. Unser Vortrag dauert circa 2 Stunden und wir würden eine kurze Pause zwischendrin machen, zum Luftschnappen und dann am Schluss gerne noch ein bisschen Diskussion und Fragen und so weiter. Dann haben wir ein paar Bücher und Broschüren mitgebracht. Die Preise stehen jeweils drauf. Wenn ihr was kaufen wollt, sprecht uns einfach an. Und eine Liste, falls ihr Interesse habt, den Newsletter vom Institut zu bekommen mit Neuigkeiten. Und da ist auch noch ein Buch dabei, das ist die Biografie von Rocker, die ist sehr lesenswert und wir würden die gerne dem Infoladen spenden. Ihr könnt ja schon mal reingucken und euch ein bisschen vorbereiten darauf, dass ihr sie dann bald hier ausleihen könnt. Ja, in diesem Sinne. Rudolf Rocker ist 1873 in Mainz geboren. Ich wollte noch was sagen. Wir teilen den Vortrag auf und zwar werde ich immer ein kurzes Kapitel zu Rockers Leben sagen und Marcel übernimmt dann und gibt euch einen Einblick zu einem bestimmten Thema aus Rockers Werk. Der Hintergrund ist, dass ich in Mainz Stadtführungen anbiete zu Rudolf Rocker, der kommt nämlich aus Mainz und Marcel hat geforscht zu Rockers Werk halt allgemein, aber auch ein bisschen zu seiner Biografie. Ja gut, in diesem Sinne ist Rudolf Rocker 1873 in Mainz geboren, wie gesagt, und zwar in einer Handwerkerfamilie. Sein Vater war Schriftsetzer, der ist aber sehr früh gestorben. Seine Mutter ist dann auch bald gestorben, als er 13 Jahre alt war, und er ist dann ins Waisenhaus gekommen. Und dort hat er dann sehr früh schon Erfahrungen gemacht, was Gehorsam bedeutet, was es bedeutet, eben so einem sehr strengen mit einer militärischen Struktur eigentlich zu unterstehen und sich dem unterordnen zu müssen, und hat entsprechend auch gelernt, schon Autorität abzulehnen. Dadurch, dass er keine Eltern mehr hatte, hat er eine sehr enge Beziehung dann bald zu seinem Onkel aufgebaut. Sein Onkel war damals Sozialdemokrat und es war ja in diesen Jahren in Deutschland noch, herrschten die Sozialistengesetze, das bedeutet, die Sozialdemokratie war im Untergrund aktiv. Durch seinen Onkel hat Rocker dann die sozialistischen Ideen kennengelernt und war dann auch sehr, sehr schnell sehr aktiv in der sozialdemokratischen Bewegung und hat auch schon mit 18 Jahren seine erste Rede gehalten während eines Wahlkampfes in Mainz. Dann hat er nach der Beendigung seiner Lehre, er hat Buchbinder gelernt, einen Ausflug nach Brüssel gemacht. Diese Folie wollte ich euch noch zeigen. einen Ausflug nach Brüssel gemacht. Dort hat nämlich ein internationaler Sozialistenkongress stattgefunden. Hier ist noch eine Zeichnung von diesem Event, wie man heute sagen würde. Und dem hat er beigewohnt, und das Besondere war, dass er eben aus Mainz wirklich nur die sozialdemokratische Bewegung kannte und eigentlich von Anarchisten immer nur so vom Hörensagen kannte, aber nicht wirklich wusste, was das bedeutet. Und in Brüssel waren dann eben auch viele Anarchisten anwesend. Allerdings wurden diese bald von dem Kongress schon am ersten Tag ausgeschlossen, was ihn sehr negativ beeindruckt hat sozusagen. Und diese Erfahrung hat Rocker dann auch Zeit seines Lebens immer wieder gemacht. Dass eben Anarchisten von anderen Sozialisten ausgeschlossen werden. Von Kongressen auch, aber eben auch in anderem Sinne. Er hat also auf diesem Kongress anarchistische Ideen kennengelernt, auch Anarchisten in persona kennengelernt und hat sich sehr schnell für diese Ideen begeistern können, hat die dann auch wieder zurück nach Mainz genommen und dort in seinem engeren Kreis verbreitet. Es hat sich dann so eine kleine anarchistische Gruppe gebildet, die im Untergrund so Schriften verteilt haben zum Beispiel. Allerdings war er immer noch gleichzeitig auch in der sozialdemokratischen Bewegung aktiv. Die hat allerdings dann in dieser Zeit eine Entwicklung durchgemacht Und zwar wurden die Sozialistengesetze bald aufgelöst und die Sozialdemokratie hat sich dann immer mehr, ist immer reformistischer geworden, hat sich immer mehr von der Basis und von ihren marxistischen revolutionären Idealen entfernt. Und daraufhin hat sich eine Opposition innerhalb der Partei gebildet, die sich die Jungen genannt haben, beziehungsweise die Unabhängigen. Und die haben eben die Kritik formuliert, dass die Partei sich wieder zurück zu diesen revolutionären Idealen besinnen soll. Anstatt dass die Kritik aufgenommen wurde, wurden diese allerdings eigentlich nur persönlich angegriffen und zum Beispiel als Spitze, als Polizeispitze bezeichnet oder als Anarchisten, die die Absicht nur hätten, die Bewegung zu spalten. Diese Kritik der Jungen hat Rocker auch bald nach Mainz importiert sozusagen und ist dann dort auch ganz schnell zu einem sehr ungern gesehenen Kritiker der Bewegung geworden, wurde auch viel in den Zeitungen, also in der Sozialdemokratischen Zeitung, beschimpft eigentlich. Genau. Aber trotzdem war er immer noch gewissermaßen dem Marxismus verhangen, bis er dann eine Schrift gelesen hat von Saverio Merlino, die ihn letztendlich dann auch theoretisch sozusagen von dieser sozialdemokratischen Bewegung abgebracht hat. Ja, Rockers Zeit endete in Mainz aus mehreren Gründen dann, und zwar war ein Grund, dass er in Brüssel schon gemerkt hat, dass es viel andere Ideen noch auch im Ausland gibt, die ihn interessiert haben, und da war er einfach neugierig, was da noch kommen mag. Das war ein Grund. Der wichtigste Grund war allerdings, dass er dem Militärdienst unbedingt entgehen wollte, weil er eben ja schon sehr früh eine sehr starke Abneigung gegen Militarismus entwickelt hat. Und es gab damals keine andere Möglichkeit eigentlich, als davor zu fliehen, zumindest wenn man eben tauglich war, was er ja gewesen wäre. Und der ausschlaggebende Punkt, also was das fast dann ein bisschen sozusagen zum Überlaufen gebracht hat, war letztendlich, dass er wegen einer Veranstaltung verhaftet werden sollte, also aus politischen Gründen. Ja, deshalb hat er dann 1892 Mainz verlassen, und wie es weiterging, dazu komme ich gleich, nachdem ich das Wort an Marcel weitergegeben hat. Ja, danke schön. Auch von mir hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wie sie schon gesagt hat, haben wir es aufgeteilt. Ich werde jetzt auf inhaltliche Aspekte eingehen von Rockers Werk und fange mit dem Marxismus an. Emily hat schon gesagt, dass der Rocker durch die marxistische Schule gegangen ist. Das war damals in der Arbeiterbewegung so üblich. Die war, sage ich mal, auf die marxistische Ideologie festgelegt, besonders in Mainz, war eine Hochburg der Sozialdemokratie. Und als sich Rocker dann dem Anarchismus angenähert hat und nach dieser Lektüre von dem Merlino ein wenig von Marx entfernt hat, hat er begonnen, ganz anders über diese Idee zu denken. Und das Zitatefragment, was wir da angeworfen haben, ist auf die Wirkung von Marxens Ideologie auf den frühen Sozialismus bezogen. Also nicht besonders angetan, wie ihr sehen könnt. Und seine Kritik kann man in zwei große Teile trennen. Einmal kritisiert er Marxens Geschichtsauffassung. Und zwar ist es so, dass er vor Marx zurückgeht und sich Hegel zuerst mal vorknöpft. Hegel wirft er vor, dass er ein fatalistischer Denker gewesen ist, der absolutistischen Gedankengängen nachgehangen hat. Das sieht man an seiner Staatstheorie, aber auch an der Schicksalhaftigkeit, die ein sogenannter absoluter Geist über das Wirken der Menschen haben soll. Und Hegel hat natürlich auch den Staat verteidigt und als vernünftig bezeichnet. Und das hat Marx nach Rocker dann übernommen, nur hießen die Sachen bei dem ein bisschen anders. Und zwar wurde aus dem absoluten Geist und dem Schicksalsglauben an diesen absoluten Geist die Produktionsverhältnisse, die ja schicksalhafte Macht über den Werdegang der menschlichen Geschichte zu haben schienen. Und dann hat er noch von historischen Notwendigkeiten geschwafelt, also im Grunde, dass der Kapitalismus sich selbst abschaffen würde, weil er ein Hindernis der Produktion werden würde. Ja, wir wissen heute, dass das leider nicht so war. Rocker wirft ihm deswegen vor, dass er die Leute in ihrer Eigeninitiative gelähmt hat und also dass dieses Denken von diesen schicksalhaften Dingen, denen der Mensch einfach so wie einer höheren Macht unterworfen ist, die Leute eben in ihrer Eigeninitiative lähmt und damit den sozialistischen Geist einfach entleert und seines eigentlichen Wesens beraubt hat. Dann gibt es ein zweites großes Themenfeld, was Rocker an Marx kritisiert. Und zwar geht es da um strategische Dinge. Also Marx hat von der Diktatur des Proletariats gesprochen und den Diktaturgedanken findet Rocker ist völlig abwegig, hat nichts mit Sozialismus und Befreiung zu tun. Und letztendlich hat die Geschichte auch gezeigt, dass die famose Diktatur des Proletariats auch nur eine Diktatur über das Proletariat war. Des Weiteren ist die Eroberung der Macht, von der der Marxismus ausgeht, dass das nötig ist und dass man damit dann die Gesellschaft gestalten kann, nach Rocker ein bürgerlicher Gedankengang, der auf Karrierestreben und sowas aufbaut und das dann auch letztendlich befördert hat. Und deswegen lehnt er diese Strategie auch von Grund auf ab, weil sie auch nicht mit dem Sozialismus und dem Wesenskern der Emanzipation halt vereinbar ist. Des Weiteren sagt Rocker, dass es die sogenannten Übergangsperioden in der Geschichte nach Marx nicht gibt. Also es gibt entweder Zeiten höherer oder niedrigerer kultureller Entwicklung, das heißt Stagnation, wenn die Herrschaft zu stark wird, beziehungsweise wenn die Herrschaft schwach ist und die Menschen sich frei entfalten können, gibt es einen Kulturaufschwung. Und diese Übergangsphasen, in der ein Staat dazu benutzt werden könnte, die Gesellschaft irgendwie zu revolutionieren, die gibt es einfach in der Geschichte nicht. Und deswegen wäre diese Strategie auch zum Scheitern verurteilt gewesen. Wir sehen, was in der Geschichte passiert ist und können uns dann darüber unser eigenes Urteil fällen. Letztendlich ist dieser Schicksalsglaube und der Glaube an den Staat, der kommunistischen Bewegung ja auch zum Verhängnis geworden, zur Zeit des Faschismus in Deutschland. Und insofern sind diese ganzen Gedanken, die Rocker äußert, sage ich mal, eigentlich die Lehre aus der Geschichte der marxistisch inspirierten Bewegungen. Damit gebe ich wieder zurück an meine Kollegin. Ja. Wir machen weiter in Paris, und zwar hat es dort Rocker hingezogen, nachdem er Mainz verlassen hat. In Paris hat er schnell Anschluss gefunden zu den Unabhängigen, die aus Deutschland dorthin gegangen sind, weil sich eben auch einfach viele aus politischen Gründen ins Exil flüchten mussten, wie er ja eigentlich auch. Paris war damals spannend, weil sich zwei Bewegungen gleichzeitig entwickelt haben, beziehungsweise gerade aktiv waren. Das eine war die Propaganda der Tat, sehr bekanntes Kapitel in der anarchistischen Geschichte. Also einzelne Attentäter haben oder einzelne Personen haben Attentate unter anderem begangen. Ravageol ist eines der bekanntesten Beispiele dafür, einer der bekanntesten Personen. Gleichzeitig dazu hat sich aber auch in Frankreich zu dieser Zeit, vor allem eben in Paris, der Syndikalismus entwickelt, also eine freiheitliche Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung, die sich auch stark von der in Deutschland unterschieden hat. Und zwar zum einen darin, dass in Deutschland eben die Gewerkschaften und Parteien gemeinsam gearbeitet haben und auch beide eben sehr sozialdemokratisch geprägt waren, während in Frankreich die Gewerkschaften syndikalistisch waren und nicht mit denen, also sich eigentlich gegen die Parteien gewendet haben, also sprich gegen den Parlamentarismus als politische Betätigung. Genau. Ja, außerdem haben die Syndikalisten sich damals auch schon offen zu anarchistischen Ideen bekannt, also nicht alle, aber eben viele der Vertreter dieser Bewegung. Und letztendlich war der Unterschied, dass der Syndikalismus in Deutschland im Gegensatz zur in Frankreich, im Gegensatz zur deutschen Arbeiterbewegung, auf den Prinzipien des Föderalismus beruhte. Das heißt vor allem, dass er eben selbstverwaltet war. Dazu wird Marcel gleich nochmal genauer kommen. Auf jeden Fall hat Rocker eben damals in diesen Jahren beide Bewegungen miterlebt, vor allem wie der Syndikalismus sich dann entwickelt hat. Als er schon aus Paris weg war, 1906 hat dann auch der Kongress der CGT, also dieser syndikalistischen Gewerkschaft, stattgefunden, wo sie die Charte d'Amiens verabschiedet haben, also so eine Art Prinzipienerklärung. Das wird dann auch gemeinhin als so die Geburtsstunde des Syndikalismus bezeichnet. Und hier eben habe ich nochmal ein Foto mitgebracht als Illustrierung dieses Kongresses. Er hat in Paris auch erste Kontakte gehabt zur jüdischen Arbeiterbewegung, was auch ganz neu für ihn war, weil er aus Deutschland eigentlich nur jüdische Vertreter aus der Bourgeoisie gekannt hat. Und in Paris hat er eine Sympathie für diese jüdische Arbeiterbewegung empfunden, aus verschiedenen Gründen. Einer war zum Beispiel, dass dort die Frauen ganz selbstverständlich mit an der Bewegung aktiv gewesen sind. Paris hat er auch bald verlassen, weil auch hier kamen eigentlich wieder mehrere Gründe zusammen. Einer davon war, dass eben aufgrund dieser Attentate Anti-Anarchisten-Gesetze erlassen worden sind und dadurch wurde die Bewegung halt auch ein bisschen geschwächt, weil eben viele Leute einfach das Land verlassen mussten und ihm hat damals so ein bisschen geistlicher Austausch, geistiger Austausch gefehlt. Und ihn hat es einfach auch wieder weitergezogen. Er wusste, in London leben Freunde von ihm und deshalb ist er eben dann dorthin gegangen. Aber ich gebe nochmal weiter an Marcel, bevor ich dann gleich von London spreche. Genau. Also, was habe ich da Schönes an die Wand geschmissen? Nicht der Mensch hat die Gesellschaft erschaffen, sondern die Gesellschaft hat den Menschen gemacht. Das ist die Grundannahme Rockers über die menschliche Zivilisation. Und letztendlich ergibt sich daraus, dass Rocker individualistische Konzepte, was die Gesellschaft anbelangt, eigentlich völlig verwirft. Individual, dies, das, das denkt er, davon hält er, dass er eine bürgerliche Idee ist, die so keine wissenschaftliche Grundlage hat, also in der Geschichtsforschung nicht wiedererkennbar ist. Es gab niemals einen sogenannten Naturzustand, in dem sich die Menschen alle gegenseitig bekriegt hätten oder irgendwie für sich isoliert irgendwo gehaust hätten. Insofern ist es logisch, dass er sich in der, im Laufe der Zeit um das Zusammenleben des Menschen kümmert. Also das ist sein Fokus eigentlich. Und da hat er zwei Pole stärksten Einflusses, wie er es nennt, festgestellt. Das ist einmal der Föderalismus und einmal der Zentralismus. Föderalismus und Zentralismus sind uns zwar als Begriffe bekannt aus der famosen Schulbildung, die wir alle genossen haben und genießen, aber die sind dort völlig entleert und haben bei Rocker einen ganz viel weiter gefassten Inhalt. Die Definition des Föderalismus ist bei Rocker, zitiere ich mal gerade, Föderalismus ist lebendiges Zusammenfassen aller gesellschaftlichen Energie auf Basis gemeinschaftlicher Interessen und Überzeugungen, die ihren Ausdruck in selbstständiger Tätigkeit des Einzelnen und in der freien Vereinbarung mit allen findet. So, das hört sich ja eigentlich an wie das Grundprogramm irgendeiner anarchistischen Gruppe. Aber es ist tatsächlich so, dass wir diese Art von Zusammenleben öfters in der menschlichen Geschichte wahrnehmen können. Wir haben Beispiele dafür sogar im Mittelalter und sogar auch in dem, was dann später Deutschland geworden ist. Und zwar hatten wir hier sogenannte Gemeinbesitze, das waren die sogenannten Almenden. Da haben die Bauern sich zusammengeschlossen, ihre praktischen Bedürfnisse selbst organisiert, indem sie... Also hatte nicht jeder so sein kleines Äckerchen und hat dann da für sich gemacht, sondern die haben halt ein Gebiet gemeinsam beackert. Und das haben auch die Leute in Russland gemacht, die später dann die russische Revolution gemacht haben und in der Ukraine war es eigentlich genauso. So, das heißt, dieser Geist ist nicht erst, weil irgendein netter anarchistischer Ideengeber uns den gegeben hat, in der menschlichen Gesellschaft aufgekommen, sondern der ist eines der Grundprinzipien, die sich durch die ganze menschliche Geschichte zieht. Insofern kann uns das auch hoffnungsvoll machen, weil es uns nicht isoliert. Auf der anderen Seite gibt es einen anderen Aspekt im menschlichen Zusammenleben und das ist der Zentralismus. Zentralismus ist für Rocker immer dann, wenn es Monopole gibt, wenn eine Machtinstanz die gesellschaftliche Regsamkeit in bestimmte Formen pressen will. Und das kennen wir natürlich, das macht der Staat. Ne? Im Grunde geht es halt eben um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Föderalismus können die sich frei entfalten und sind die Basis des menschlichen Zusammenlebens und im Zentralismus sind die gekappt, zerstört und sollen durch die Machtinstanzen kontrolliert und in ihrem Sinne stattfinden. Ja, wir haben halt so Aspekte beim Föderalismus, wie zum Beispiel freiwillig eingegangene Bünde. Also das heißt, die Menschen sind keiner höheren Instanz Rechenschaft schuldig, sondern sie gehen freiwillig irgendwelche Beziehungen ein, wie sie es halten wollen. Es herrscht ein Gemeingeist. Und damit ist die Bevölkerung auch auf dem Höhepunkt ihres Verantwortungsgefühls, weil das geht nämlich Hand in Hand, diese Freiheit und Verantwortung bei Rocker. Und wir haben so, ja, wirtschaftlich gesehen haben wir so, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so Gemeinbesitz, Almenden, Gildensysteme, Gildensozialismus in diese Richtung. Ja. Demgegenüber stehen zentralistische Sachen wie eben dieser äußere Zwang, der die lokale Regsamkeit in Form pressen will. Der Gemeingeist ist zerstört, entsteht Konkurrenz, nicht nur zwischen den Individuen, sondern es entstehen auch Klassen- und Kastensysteme, die einander wieder konkurrieren um Macht und um Eigentum. Und letztendlich ist das, was wir nicht anstreben. Ja, wie geht jetzt Rocker daran? Ich habe in seinen Werken habe ich drei Fragen gefunden, die ich als sehr sinnvoll erachte und die man sich, wenn man jetzt sich ein Gesellschaftssystem oder einen Denker angucken will, kann man sich die mal geistig mitschreiben, weil ich finde sie sehr sinnfällig, um zu beurteilen, ob jetzt etwas zentralistisch, also machtgebunden, oder etwas freiheitlich, also föderalistisch ist. Und zwar fragt sich der Rocker erstens, welchen Anteil haben die einzelnen Leute am, am gesellschaftlichen Wohlstand? Ne, also wie ist gesellschaftlicher Wohlstand verteilt? Die zweite Frage ist, inwiefern können die Individuen ihren Neigungen, Wünschen und Freiheitsbedürfnissen Geltung verschaffen? Inwiefern können sie die durchsetzen? Und die dritte Frage ist, inwiefern sind die Einzelpersonen Spiegel der allgemeinen Kultur? Also welchen Anteil haben wir jetzt an Red Bull Leipzig, wenn wir da als Fan hingehen, und welchen haben wir nicht? Ja, nur so als Beispiel. Genau. Ja, das war jetzt in der Kürze diese zwei umfassenden Wirkprinzipien in der menschlichen Geschichte, die Rocker herausgearbeitet hat. Und damit gebe ich wieder zurück an die Emily. Ja, wir befinden uns in London, ich habe es eben schon vorweggenommen. Rocker ist also 94 nach London gegangen, hat auch erstmal zu London. London war damals die allergrößte Stadt der Welt mit 5 Millionen Einwohnern und hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es zwei Gegensätze dort gab, also nicht nur in London, sondern allgemein in Großbritannien. Und zwar auf der einen Seite eine sehr große politische Freiheit, aber auf der anderen Seite große wirtschaftliche Not. Die politische Freiheit hat sich dann auch darin niedergeschlagen, dass London eigentlich die Hauptstadt des politischen Exils war. Es waren dort viele sehr bekannte Persönlichkeiten, auch Exilanten, aus der anarchistischen Bewegung. Peter Kropotkin aus Russland, Errico Malatesta aus Italien oder auch Louise Michel aus Frankreich. Und mit allen diesen drei hat Rocker auch sehr bald Kontakt aufgenommen und auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Die wirtschaftliche Not hat sich darin geäußert, dass in London speziell circa ein Drittel der Bevölkerung in ständiger Armut gelebt hat. Diese Verhältnisse ist er dann eben reingekommen und ich habe es schon vorweggenommen, jetzt unter anderem zu Kropotkin schnell ihn kennengelernt und dort Kontakte geknüpft. Das Ganze hat aber angefangen, dass er auch in London wieder über die Unabhängigen eigentlich in diese Bewegung reingekommen ist, also in der deutschen Exilbewegung tätig war, also in der anarchistisch geprägten, genau. Die Unabhängigen hatten damals ein Clubhaus, in dem er tätig war, in dem er sich engagiert hat und dort auch schnell die Bibliothek verantwortet bekommen hat. Also ich hatte jetzt, glaube ich, gesagt, Rocker hat Buchbinder gelernt und hat insofern natürlich immer auch eine Affinität zu Büchern und hat auch selber schon sehr früh sehr viel gelesen. Er hat auch sehr schnell angefangen, Vorträge zu halten selbst und hat sich dadurch auch doch recht schnell auch einen Namen gemacht in der Bewegung. Er war auch als Korrespondent eigentlich tätig nach Deutschland und hat fast eine Art Schlüsselposition angenommen in dieser deutschen anarchistischen Exilbewegung in London. Das war so die erste Zeit dort. Bald hat er allerdings auch Kontakt aufgenommen zur jüdischen Arbeiterbewegung. Ich hatte ja schon gesagt, dass er auch in Paris schon einen Einblick gewonnen hat und diese Sympathie, die er für sie verspürt hat, also für das jüdische Migrantenmilieu verspürt hat, das hat ihn dann eben auch dazu gebracht, dort immer öfter an Treffen teilzunehmen. Die Juden damals in London, also die jüdischen Arbeiter zumindest, die haben sich in Whitechapel aufgehalten. Das war ein Teil vom East End in London. Und Whitechapel war zu 90% von Juden bewohnt. Und das war wirklich die unterste Klasse, nochmal der untersten Klasse. Also sowohl innerhalb der Arbeiter als auch unter den Migranten war das die ärmste Bevölkerung eigentlich in London. Er ist also immer öfter dort auch zu Treffen gegangen. Er hat dort auch angefangen, Vorträge zu halten und Artikel zu schreiben für den Arbeiterfreund, eine jiddischsprachige Zeitung für die anarchistische Arbeiterbewegung, also nicht ausschließlich, aber schon sehr anarchistisch geprägt auch. Jiddischsprachig. Er hat zunächst wurden seine Artikel übersetzt ins Jiddische. Ja, es gab auch noch einen persönlichen Grund, der ihn dann immer zu diesen jüdischen Treffen geführt hat, und das war Milli Witkop. Wir sehen ihn hier mit Millie und einigen Freunden aus dem East End. Rocker ist der mit der Brille, der linke links von der zweite von links, so. Und Millie Witkop eben unter ihm. Millie Witkop war eine ukrainische Jüdin, die selbst in sehr jungen Jahren, also ohne ihre Familie, nach London emigriert ist und ist eigentlich auch in einem orthodoxen jüdischen Umfeld aufgewachsen, aber hat sich dann eben von der Religion emanzipiert und schnell hat sie ja die anarchistischen Ideen adaptiert. Genau, Rocker wurde dann bald zum Schriftleiter eines kleinen jüdischen Blattes auch, das Freie Wort, hat für diese Zeitung dann auch selbst Jiddisch gelernt und ist danach allerdings auch sogar Schriftleiter des Arbeiterfreund geworden. Der Arbeiterfreund, für den er ja auch schon vorher Artikel geschrieben hatte, war sehr viel größer, hatte eine sehr viel größere Bedeutung und zwar nicht nur auch in dem jüdischen Migrantenmilieu, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Der Arbeiterfreund ist immer wieder mit Unterbrechungen erschienen, ab 1903 dann bis 1906 ohne Unterbrechungen und hat in dieser Zeit dann auch wirklich seine Blütezeit erlebt, sowohl quantitativ bezogen auf die Auflagen als auch qualitativ, kann man sagen. Rocker hat vor allem anarchistische und syndikalistische Inhalte dort versucht zu vermitteln, das war so sein Schwerpunkt, aber auch kulturelle Themen immer wieder. Und hier ist auch nochmal ein Foto von ihm mit einigen Redakteuren des Arbeiterfreunds, leider ein bisschen zerknickt worden offenbar im Archiv. Er hat auch noch eine weitere Zeitung dann bearbeitet, und zwar hat er die selbst ins Leben gerufen, 1890. Nee. Das kann, macht keinen Sinn, ja natürlich. Ich habe gerade die Zahlen nicht im Kopf. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Germinal bezieht sich auf den Roman von Emile Zola, vielleicht kennt ihr ihn, ein sehr eindrucksvoller über die Bergarbeiter in Frankreich. Ja, und die jüdische Anarchistenbewegung hat dann bald auch ein Zentrum eröffnet, den Jubilee Street Club. Ich habe ja auch ein Foto gefunden, das leider dieses hässliche Getty Images Logo darüber hat. Aber ich finde, es ist trotzdem ganz eindrucksvoll, da mal ein Bild von zu haben. Also das war der Jubilee Street Club, der eigentlich eine Art anarchistische Volkshochschule gewesen ist, wo also sehr viele Kurse, Vorträge stattgefunden haben, aber auch eine Sonntagsschule für Kinder. Und genau, es gibt ein sehr schönes Zitat, wie ich finde, von einem Sam Dream, der damals den Jubilee Street Club regelmäßig besucht hat. Und er erinnert sich eben an Rocker und sagt über ihn: Er machte uns mit Tolstoi und Dostoevsky, Ibsen, Strindberg und Maeterlinck, Leonardo da Vinci, Michelangelo und Rembrandt bekannt. Und auch mit unseren großen jiddischen Schriftstellern Mendeley, Peres, Sholem Aleichem, Anski, Reisen und Asch. Dieser Deutsche beherrschte die jiddische Sprache vollkommen. Er stand mit an der Wiege moderner jiddischer Literatur. Er lehrte uns Geschichte, Philosophie, Naturwissenschaften, Theater, Malerei und Musik und machte uns mit den Werken von Marx und Proudhon, Bakunin und Kropotkin vertraut, mit dem er eng befreundet war. Er war unser Lehrer. Und dieses Zitat lässt jetzt schon mal so ein bisschen Einblick da rein, welche Rolle Rocker damals schon in dieser Bewegung gespielt hat. Er war wirklich eine sehr bekannte und populäre Persönlichkeit, auch überall dieses Milieu hinaus, aber insbesondere natürlich in dem Milieu und hatte da auch wirklich schon eine Vorbildfunktion gewissermaßen. Er war dann bald auch daran beteiligt, so eine kleine anarchistische Internationale zu gründen, die allerdings nie besondere Bedeutung erlangt hat, aber ihm wurde das Amt des Sekretärs eines Korrespondenzbüros in London anvertraut und das zeigt halt auch, dass er damals auch schon internationale Bedeutung erlangt hat und die Genossen ihm vertraut haben. Ja, dann folgte ein Arbeitskampf, bei dem Rocker beteiligt gewesen ist, und zwar gegen das Sweatshop-System. Das Sweatshop-System war damals ein sehr ausbeuterisches Modell, das so funktioniert hat. Also die Schneider hatten keine Fabrik, sondern sie wurden eben aus wirtschaftlicher Not gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten, haben da die Dinge gefertigt und haben das Ganze dann an zentrale Dealer abgeliefert. Und die Preise waren halt sehr schlecht, aber vor allem die Migranten waren eben gezwungen, eigentlich danach zu arbeiten, weil es einfach keine Alternative gegeben hat. Ja, und gegen dieses Sweatshop-System wurde dann zunächst 1906 gekämpft mit spontanen Arbeitsniederlegungen und es gab auch einen Massenstreik, aber das Ganze blieb erfolglos zunächst, weil einfach die Organisation unzureichend war. 1912 allerdings streikten dann im West End die Schneider, also nicht die jüdischen Arbeiter, sondern eben die englischen. Und die jüdischen Arbeiter sagten sich dann, dass sie den Streik unterstützen wollen. Und zwar nicht nur wegen der wirtschaftlichen Gründe, sondern vor allem auch, weil sie dem Ruf, den sie hatten, begegnen wollten. Also sie hatten einen Ruf als Streikbrecher, weil es auch tatsächlich einfach einige Juden gab, die aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen waren, als Streikbrecher tätig zu sein, weil sie ansonsten keine andere Möglichkeit hatten, irgendwie Geld zu verdienen. Aber wie es halt häufig so ist, wenn es ein paar gibt, die so handeln, dann hat ein ganzes Volk einen Ruf weg. Und entsprechend gab es eben, war Antisemitismus auch recht verbreitet. Die Hoffnung war also, wenn sie die Westendschneider in ihrem Streik unterstützen, also mit einem Sympathiestreik, dass dann eben auch diese Vorurteile bekämpft werden. Und das haben sie dann gemacht. Mehr als 10.000 Menschen haben einstimmig dafür gestimmt, diesen Streik zu unterstützen. Und entsprechend ist es dann ein sehr langer und harter Kampf geworden. Rocker hatte eine sehr maßgebliche Rolle darin. Und zwar, er war selbst kein Schneider, aber er hat beim Streikkomitee aktiv, also hat organisatorische Aufgaben übernommen. Er hat den Finanzausschuss geleitet und er hat vor allem auch den Arbeiterfreund, diese Zeitung, wo er ja Schriftleiter war, weiter rausgegeben, und zwar in dieser Zeit sogar täglich. Also es heißt in seiner Biografie, dass es eine Phase war, in der er maximal 4 Stunden geschlafen hat nachts, weil es wirklich so viel Arbeit war. Und es hat sich ausgezahlt. Durch diese effektive Organisation konnten genug Gelder gesammelt werden, dass der Streik immer weiter fortgeführt wird. Und das Glück war auch, dass die Streikenden den Rückhalt der Bevölkerung hatten. Und somit war der Streik letztendlich erfolgreich. 30.000 bis 40.000 Menschen waren daran beteiligt und das Wettjobsystem konnte letztendlich abgeschafft werden. Damit gebe ich das Wort wieder an dich. Ja, genau. Zu dieser biografischen Zeit von Rocker passt das Thema Antisemitismus, also seine Stellung zum Antisemitismus. Rocker hat da diverse Schriften drüber verfasst und auch in seinen zusammenhängenden Werken über die menschliche Geschichte immer mal wieder Kapitel reinbauen müssen, aufgrund der Bedeutung des Antisemitismus in der Geschichte. Und zwar fange ich jetzt einfach mal beim Zar an. Also der russische Zar war ein Herrscher, der sich nicht besonders durch ein sehr effektives Wirtschaftssystem ausgezeichnet hat und dessen Bevölkerung das natürlich zu spüren bekommen hat. Um von dem Ganzen abzulenken, so bezeichnet Rocker das Ganze als Täuschungsmanöver, hat der Zar bezahlte Gruppen organisiert, die er auf die jüdischen Viertel gehetzt hat, um den Hass der Bevölkerung oder, sage ich mal, die Not von der Bevölkerung eben auf die Juden als schuldiges Kollektiv zu lenken. Das ist etwas, was sich in der Geschichte wiederholt hat. Später dann nennt er den Antisemitismus Schrittmacher der faschistischen Reaktion. Also das heißt, dass die Großindustriellen und die Großgrundbesitzer in Deutschland den Antisemitismus, die Presse, die antisemitische Presse und die ganzen nationalsozialistischen Hetzer finanziert haben, weil sie eben gehofft haben, dadurch der faschistischen Bewegung Aufschwung zu geben, die sich ja unter anderem auch dadurch ausgezeichnet hat, dass sie vorhatte, die ganzen Gewerkschaften zu entmachten, was ja auch letztendlich wirtschaftliche Vorteile für diese Leute geboten hätte oder beziehungsweise ja wirklich auch hat dann am Ende. Genau. Es gab allerdings auch Antisemitismus von anderen Leuten damals, den Rocker angewidert hat. Und zwar gab es eine Ruth Fischer von der KPD, die hatte selbst jüdische Vorfahren. Die hat dann sich versucht, im erstarkenden nationalistischen Sog damals in der Weimarer Republik irgendwie den nationalgesinnten Studenten und Studentinnen anzubiedern und hat auf einer Veranstaltung gebrüllt, man solle doch die Judenkapitalisten niedertreten. Also sowas gab es nicht nur einhellig von einer Seite, sondern sowas war tatsächlich quer durch die Lager vertreten. Besonders beschämend empfand Rocker den Antisemitismus, der dann später in Deutschland um sich gegriffen hat, weil er selbst als feindlicher Ausländer in Großbritannien diffamiert wurde zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Da gab es in der Presse, die ungefähr so das Niveau der Bild-Zeitung hat, gab es da immer wieder Hetze gegen eben die deutschen Einwanderer, die unter anderem auch nach Großbritannien gekommen sind, um eben dem Kaiser und dem Krieg zu entgehen. Aber das waren dann eben in dieser Presse alles feindliche Ausländer und Spione des Kaisers. Und so aufgestachelt hat die ansässige britische Bevölkerung dann auch Pogrome gegen die Deutschen unternommen. Und da wurden diese Deutschen eben von den ebenfalls emigrierten Juden beschützt. Und insofern, das hat ja Rocker alles live mitbekommen, war ja eben besonders bestürzt aus ja, privater Einsicht in das Ganze. Genau, dann habe ich noch ein Zitat da oben rangeschmissen. Und wo sind die Juden unter unseren allmächtigen Großindustriellen, welche die Politik Deutschlands bestimmen und beeinflussen, die aus dem Völkermord eine Industrie gemacht und ungeheure Vermögen zusammenraffen, während draußen Millionen ins Gras beißen mussten? Also das ist, muss man so verstehen, Rocker nimmt all die Vorwürfe, die den Juden gegenüber in antisemitischen Hetzen gemacht wurden, und kehrt sie gegen die, von denen er vermutet, dass sie gekommen seien. Also er sagt eben, all diese Vorwürfe eines, einer Verschwörung oder eines Weltjudentums, das waren eigentlich nicht Juden, sondern das haben die Großindustriellen aus Deutschland tatsächlich gemacht. Weil die haben ja de facto auch, also Krupp beispielsweise, die deutschen Soldaten schon im Ersten Weltkrieg, die haben sich gewundert, warum sie nach dem Erobern von russischen Stellungen auf einmal Krupp gefertigte Geschütze vorgefunden haben. Das fanden die sehr komisch. Ja, und insofern ja, geht es so ein bisschen in Rockers Richtung. Genau. Es gibt allerdings auch schöne Ausblicke auf das Besiegen von solchen Vorurteilen Juden gegenüber. Und zwar war das einmal, was die Emily erwähnt hat, dass die eben durch Solidarität in dem Schneiderstreik das Sweatshop-System abschaffen konnten, worunter speziell Juden in Großbritannien gelitten haben, also die jüdischen Immigranten dort. Es gibt auch noch ein anderes schönes Beispiel, und zwar betrifft das die englische Arbeiterklasse. Dort waren eben diese Vorurteile des Streikbrechens und sowas präsent. Und das konnte von dem jüdischen Migrantenmilieu im East End, wo halt Rocker eben wirkte, dadurch bekämpft werden, dass es einen Dockarbeiterstreik gab in so einer britischen Hafenstadt, und dann haben die davon mitbekommen und haben gesagt, ja, hört mal, ihr seid jetzt da an der Streikfront am Stehen, ihr habt keine Möglichkeit, euch um eure Kinder zu kümmern, wir erledigen das. Ja, und dann wurden eben Kinder von den Familien der Streikenden ins East End gebracht und von den Juden und Jüdinnen dort ja, unterhalten, gepflegt. Und das war eben ein besonders schönes, hoffnungsvolles Beispiel, wie gezeigt wird, dass man keine intellektuellen Fürsprecher oder keine politischen Laberköpfe braucht, um solche Vorurteile zu besiegen, sondern lediglich ja, ein solidarisches Miteinander. Das kann das stärkste Beispiel eigentlich gegen solche kollektiven Urteile sein. Genau, ja, dann bin ich schon wieder am Ende und übergebe an meine Kollegen. Marcel hat es gerade schon gesagt, dass Rocker interniert worden ist zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und zwar gab es damals, ja, genau, also als sogenannter feindlicher Ausländer lag halt der Vorwurf in der, also die britische Regierung hat eigentlich alle Ausländer, die zu den Feinden Großbritanniens gehörten während des Krieges, so interniert, weil sie halt hätten Spione sein können. Rocker wurde sehr früh interniert, und er glaubt selber im Nachhinein, dass er eigentlich interniert worden ist, weil er ein Kriegsgegner war, ein offener. Also er hat natürlich immer schon in den, Zeitungen, in denen er geschrieben hat, gegen den Krieg gewettert. Und es war ja auch nichts, was irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen ist, dieser Krieg, sondern der hat sich ja schon Jahre vorher angekündigt. Kropotkin hat den zum Beispiel schon 1912 vorausgesagt, aber auch darüber hinaus, ja, wie gesagt, haben viele Sozialisten das eben geahnt, dass bald ein Krieg kommen wird. Rocker wurde also interniert, zunächst in Übergangslagern, die natürlich sowohl materiell sehr schlimme Verhältnisse hatten, aber was ihn vor allem gestört hat, war, dass es ein sehr strenges Klassensystem innerhalb dieser Lager gab, also dass eine Hierarchie geherrscht hat, dass die Gefangenen sich gegenseitig fertig gemacht haben. Und ich hatte ja auch gesagt, dass Rocker eine Zeit lang im Waisenhaus gelebt hat, weil seine beiden Eltern gestorben ist. Und da hat er diese Erfahrungen natürlich auch schon gemacht und hat es insofern auch ein bisschen einschätzen können alles. Er ist dann verlegt worden in ein Lager 1915, in dem er dann die restlichen Jahre verbracht hat. Das nannte sich Alexandra Palace und hatte auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit als die Lager, in denen er bis dahin gewesen ist. Er hat die Zeit aber versucht, eben in einem positiven Sinne zu nutzen. Und zwar hat er auch schon in den Übergangslagern angefangen, Diskussionszirkel zu pflegen und hat dann auch in der Alexandra Palace begonnen, Vorträge zu halten. Und zwar zunächst zu kulturellen, literarischen Themen, weil er nicht riskieren wollte, dass ihm das verboten wird, aus politischen Gründen. Und das hat sehr gefruchtet, also die Leute haben das wirklich sehr dankbar angenommen, vor Hunderten von Menschen hat er gesprochen und ihr könnt euch ja vorstellen, dass es auch eine der wenigen positiven menschlichen Dinge war, die dort geschehen sind. Diese Vorträge haben dazu geführt, dass Rocker sehr beliebt geworden ist unter den Gefangenen und die interne Organisierung, die war so, dass ein Militär, also dass es in Bataillonen und Kompanien aufgeteilt war und diese Führer der Kompanien und Bataillone, die sollten von den Gefangenen selbst gewählt werden. Und Rocker wurde sehr schnell gebeten, sich zur Wahl aufzustellen, weil er eben so eine Beliebtheit genossen hat und die Gefangenen ihm vertraut haben, also die allermeisten, natürlich auch nicht ausschließlich alle, aber er wurde dann zunächst zum Bataillonsführer gewählt, wobei ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ob ich es verwechsle. Ich glaube, Kompanie ist das kleinere und Bataillone sind das größere. Bataillonsführer ist richtig. Ja, okay. Genau, und später dann auch zum Kompanieführer. Der eben dann. Dann ist es doch nicht richtig. Nee, dann. Genau. Also erst Kompanieführer und später dann auch Bataillonsführer, als der er dann halt auch die Gefangenen gegenüber den Militärbehörden vertreten hat. Und es war wohl eine sehr anstrengende Zeit, weil er viel organisieren und verteilen musste, aber auch schlichten intern. Aber er hat auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit genossen. Letztendlich war es für ihn aber auch einfach eine wertvolle Zeit, weil er halt wirklich so geschätzt wurde von den Internierten. Also die mochten, was er gemacht hat, die haben ihn auch wieder gewählt. Er ist 2 Jahre lang Kompanieführer geblieben. Und das hat sich dann auch darin niedergeschlagen, dass er zum Beispiel Geburtstagsgeschenke bekommen hat, dass die Gefangenen ihm extra Musikabende veranstaltet haben und so. Also da war schon eine große Beliebtheit ihm gegenüber. Ja, und als dann der Krieg 1918 vorbei war, wurde er zwangsrückgeführt nach Deutschland. Er hat sich allerdings in Großbritannien, weil er ja vor dem Militärdienst eigentlich noch auf der Flucht war, nicht gemeldet bei den deutschen Behörden und hat deshalb in der Zwischenzeit seine Staatsbürgerschaft verloren. Also durfte er gar nicht einreisen in Deutschland und hat noch so eine Zwischenzeit in Holland verbracht. Ja, dazu gleich mehr. Erstmal wieder das Wort an Marcel. Ja, was macht das denn da? Also jedenfalls zu dem biografischen Teil passt natürlich, wie Emily, also Emily hat ja davon erzählt, dass er quasi Dozent war, anarchistischer Dozent, Lehrer. Da passt natürlich dann das Thema Bildung und Erziehung. Ja, das habe ich in so 4 Teile geteilt. Und zwar kann man meiner Meinung nach aus Rockers Werk und auch aus seinem tatsächlichen Werdegang dann so 4 Bereiche herausarbeiten, die an dieses Thema anstoßen. Und zwar geht es einmal um Erziehung im weiteren Sinne bei der sogenannten revolutionären Erziehung der Massen. Rocker sagt, dass Revolutionen an sich nichts Neues erschaffen können, also sie können lediglich einen Kraftakt darstellen, der Dinge, die schon in der Bevölkerung im Kopf drin sind, Bahn bricht. Also das heißt, wir können kein Wunderwerk von irgendeiner revolutionären Erhebung oder einem Aufstand erwarten, sondern das muss alles schon vorher gefestigt werden, als Wille bei den Leuten wachsen. Und dann kann man, wenn da noch Widerstände, die ja höchstwahrscheinlich zu erwarten sind, bestehen, dann kann die Revolution das wegräumen. Das war so Rockers Theorie. Und deshalb findet er es wichtig, dass die Leute eben sich gegenseitig erziehen in Alltagskämpfen, wo sie immer wieder soziale Errungenschaften erkämpfen und gegenüber den Reichen und Herrschenden immer mehr Freiräume, bis es dann nicht mehr geht. Und wenn dann ein Konflikt ist, dann ist das eben die Revolution. Ja. So, dann gibt es einen zweiten Bereich. Das ist so, dass der Sozialismus bei Rocker eine Kulturfrage ist. Das bedeutet, dass die anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die an ihnen teilnehmen, also deren geistiges Niveau versucht zu heben, beziehungsweise, dass die das halt gegenseitig machen sollen, weil er das auch als sehr emanzipatorisch empfindet, wenn man jetzt weiß, was da um einen herum so passiert ist und passiert. Und letztendlich geht es halt darum, dass die Leute ja diesen sozioökonomischen Bau, den wir in der Gesellschaft haben, in ihre eigenen Hände übernehmen sollen. Das heißt, man muss darauf auch technisch vorbereitet sein. Es reicht nicht, wenn man sagt, okay, das Eigentum ist abgeschafft, weiter geht's, sondern man muss eben wissen, was gemacht werden muss, wie Logistik funktioniert beispielsweise, wie ein Betrieb aufgebaut ist und wie man das alles basisdemokratisch organisieren kann. Das sind alles Fragen, die sich nicht einfach so ergeben können, sondern die muss man eben tagtäglich erproben. Genau, letztendlich geht es halt in dieser Kulturfrage, die der Sozialismus nach Rocker darstellt, darum, die Menschen auf ihre Umgestalterrolle in der Gesellschaft vorzubereiten. Ja, dann gibt es einen dritten Aspekt, den ich rausgearbeitet habe. Da geht es dann um Erzieher. Also wer ist denn Ideengeber für eine freiheitliche gedachte Erziehung? Da erwähnt der Rocker zwei Leute vorrangig, sicherlich noch mehr, aber diese beiden habe ich jetzt mal herausgegriffen. Das einmal der Ferrer aus Spanien, der hat die Escuela Moderna ins Leben gerufen und das ist eine rationale Schulbildung, also für Kinder und Heranwachsende gegenüber der katholischen Kirche eben in Spanien, weil das war so eine Antwort darauf, auf dieses klerikal-faschistische Regime. Und dann gab es noch den Fourier, das war ein französischer Frühsozialist, der hat mit dem attraktiven Arbeit und auch mit seinem System des Gildensozialismus und so etwas hat er wichtige Punkte gesetzt, aber hat auch ein Bildungskonzept erarbeitet und das war nach Rocker deshalb toll, weil das einen Ausgleich zwischen Persönlichkeitsgefühl der Kinder und den sozialen Instinkten geschaffen hat. Also das heißt, das, was Rocker eigentlich für einen zukünftigen befreiten Menschen gerne hat, und zwar eben jeden Ausgleich zwischen Persönlichkeitsgefühl und sozialen Instinkten, also Verantwortungsgefühl und Eigeninitiative und so, das hätte der Fourier schon vorweggenommen und hätte der schon tolle Grundlagen für erarbeitet, kann man darauf aufbauen. Genau, so, der letzte Punkt, der sich in Rockers Werk so auf Bildung und Erziehung bezieht, meiner Meinung nach, ist, ja, wie hat denn Rocker das überhaupt gesehen, also wie hat der das gemacht? Hat der Wasser gepredigt und hat Wein gesoffen oder wie lief das bei denen, weiß man ja nicht. Ne? Na jedenfalls, bei Rocker war das so, wie Emily ja schon gesagt hat, dass der ja Leuten auch was beigebracht hat. So, wo hatte der die Bildung her, so als Buchbinder in Mainz um 1880 rum? Da war nicht viel mit schön geistiger Faulenzerei, sich irgendetwas so, die Schulbildung hat er auch nicht so genossen, weil er mal lochen musste. Ja, also hat er sich quasi alles als Autodidakt selber beigebracht. Das heißt, wir sehen anhand Rockers Lebensweg so, dass man nicht die Bildungskonzentration in den oberen Schichten tolerieren soll, sondern er hat die selber aufgebrochen, aber das hat ihm nicht gereicht. Er hat sich nicht um seinen eigenen Bauchnabel gedreht, sondern er hat das auch anderen dann gleichzeitig wieder beigebracht. So, das heißt, das ist eigentlich das Kulturideal, was er auch tatsächlich lebt, was er auch fordert in seinen Prinzipien. Und es ist halt sehr anschaulich und insofern, ja, meines Erachtens noch etwas ganz Besonderes an dieser Figur des Anarchosyndikalismus. Genau, das wäre es soweit zu Bildung und Erziehung, dann übergebe ich wieder an meine Kollegen. Ja, wir kommen jetzt mal zu einem historischen Kapitel und zwar zur Russischen Revolution, die ja bekanntermaßen 1917 ausgebrochen ist. Also das Ganze hat ja angefangen im März mit der sogenannten Februarrevolution wegen des gregorianischen Kalenders und so. Also jedenfalls nach unserem Kalender im März 1917 wurde das Winterpalais erstürmt und damit eben das Zarenregime oder dem Zarenregime in Russland ein Ende gesetzt. Das heißt, das Volk hat sich erhoben und seine Unterdrücker vom Thron gestoßen. Das Ganze war natürlich ein Ereignis, das international wirklich unheimliche Furore gemacht hat. Also Sozialisten jeglicher Couleur haben sich darauf berufen und haben auch unheimlich große Hoffnung in dieses Ereignis gesetzt. Auch Rocker, er war ja zu dieser Zeit noch interniert und er musste dann zusehen, wie einige seiner Freunde, zum Beispiel Kropotkin, aber auch Alexander Shapiro, nach Russland gegangen sind, um beim Aufbau behilflich zu sein. Das hätte er auch sehr gerne gemacht, aber die äußeren Umstände hinderten ihn eben daran. Also genau, ich habe mir auch noch ein Bild von einer Demonstration in Petrograd während der Februarrevolution. Dann im Oktober sind die Bolschewisten an die Macht gekommen, haben die bis dahin provisorische Regierung gestürzt mit Lenin und Trotzki an der Spitze. Lenin hier eben auf dem Rednerpodest und Trotzki der sympathisch reinschauende Mann rechts neben ihm. Ja. Rockers Prognose war zunächst, dass die Bolschewiki sich nicht lange halten werden. Man muss dazu sagen, dass die Informationen damals natürlich nur sehr spärlich und verfälscht überall hingelangt sind. Also zunächst wurde alles, was ins Ausland gekommen ist, von der bürgerlichen Presse verfälscht. Dann war Rocker natürlich in der Internierung, hatte er es noch schwieriger, an Informationen zu gelangen. Und auch die Bolschewiki haben natürlich vieles verfälscht, was überhaupt die Möglichkeit hatte, rauszukommen. Vieles musste auch schon in den ersten Wochen, Monaten rausgeschmuggelt werden. Ja, auf jeden Fall ist er dann ja nach Holland gekommen und in Holland hat er dann auch schon angefangen, das Ganze ganz anders zu sehen, hat das Ganze dann als neues System der Tyrannei auch bezeichnet und hat erkannt, dass Lenin und Trotzki eigentlich die Revolution begraben haben, also eigentlich die Revolutionäre als Personen bekämpft, verfolgt, eingesperrt und auch ermordet haben, beziehungsweise lassen haben. Ja, das war so Rockers Situation während der Revolution, und zu den theoretischen Hintergründen lasse ich Marcel jetzt sprechen. Ja, zur russischen Revolution passt natürlich Rockers Stellung zum Bolschewismus. Bolschewismus und den Säulenheiligen der deutschen Akademiker, den Karl Marx, den hat der Rocker letztendlich nicht so besonders gemocht. Das ist ja schon am Anfang durch meinen ersten Beitrag klar geworden. Letztendlich hat Rocker gesagt, dass der Bolschewismus die russische Revolution als Konterrevolution besiegt hat, ähnlich wie die Jakobiner die französische Revolution niedergeschlagen haben und in der Phase des Terror all die fruchtbaren Sachen, die in dieser Revolution hätten stattfinden können, im bürgerlichen Nationalstaat und im Blut ertränkt haben. Dasselbe passiert in Russland, und zwar als die Partei den Staat zentralisiert und die Sowjets eigentlich entmachtet. Also Sowjetunion ist eigentlich ein Begriff, der der historischen Einrichtung der Sowjets und den ganzen Hoffnungen, die daran geknüpft waren, ins Gesicht spuckt. Und das nennt Rocker die Tragödie der russischen Revolution. Des Weiteren bezeichnet er die Bolschewiken als Vollstrecker des Zarismus. Der Zar hat damals auch schon ein Geheimdienstnetz aufbauen wollen und hat das aber nicht zu der Perfektion gebracht, die später die Tscheka und die ganzen Spionagemethoden damals unter den Bolschewiki geschafft haben. Die Diktatur an sich, also die sogenannte proletarische Diktatur, bezeichnet Rocker als Erbschaft der Bourgeoisie, die dadurch auch schaffte, an der Macht zu bleiben. Also das heißt, der Zar wurde entmachtet und mit beispielsweise Stalin kam ein sogenannter roter Zar an die Macht. Letztendlich kann man das System, was die da errichtet haben, als Kommissarokratie bezeichnen. Also das heißt, das ganze alltägliche Leben war durch Politkommissare geregelt und die haben es eben, wie ich eben schon beim Zentralismus versucht habe zu erklären, eben in jene Formen gepresst, die die Partei vorgeschrieben hat. Karrierismus und das alles blieb erhalten, weil die Parteistruktur der Regierung das jetzt alles befördert hat. Und letztendlich, den Ausdruck habe ich ja auch schon gebraucht, war das alles eine Diktatur über das russische Proletariat. Ja, was rät Rocker den Menschen? Er rät ihnen, nicht auf diese Parteiidee hereinzufallen, nicht darauf hereinzufallen, dass man soziale Probleme dadurch vereinfachen kann, indem man sie durch Macht löst, und sich von und den Arbeitern und Arbeiterinnen der Welt rät er explizit, sich eben frei von solchen bürgerlichen Gedankengängen zu machen, wie zum Beispiel der Partei oder dem Staat oder diesem karrieristischen, avantgardistischen Denken. Man könne einfach die eigene Verantwortung abgeben und irgendwelchen Leuten über einem geben, dann wird das alles schon. Das funktioniert nicht. Das hat die Geschichte gezeigt. Und damit entlasse ich euch in die erste 5-minütige Pause.